Von Zinnen. Sage war alles, Packpferd, mit ihm durch Gebirge, Futtersack und Paris, April. Hain, Gemüsehain des geistig Verheerten, Hirschen, enormes Er, Bottrop, Bingen. Schrieb ihnen glühende Briefe, Madame. Glühende Sachbearbeiterin, Schweifstern, Gau. Semantisch nicht mal träumen, rodete Strunk, heiße Tränen. Liebe wollte Antike, Grube war Trumpf, Gugelhupf, Unterschlupf, Grumpf. Brütendes Rind, das heißt circa 60 Pelikane mit stupenden Kehlsäcken. Hufe, uralte Sentenz, Zeugen, vermutlich Split. Schneid einem Sittich die Krallen, halt ihn ins Licht.